Du musst mir verzeihen, liebe Schwester, und bitte tröste auch die lieben Eltern. Ich weiß, dass ich euch allen manche Sorge gemacht habe und manchen Schmerz bereitet, aber glaube mir, ich habe euch alle immer sehr lieb gehabt. Und ich hoffe, du wirst noch einmal glücklich werden, meine liebe Clara, und deinen unglücklichen Bruder nicht ganz vergessen. Ach, ich schreibe lieber gar nicht. Nein, da wird mir zum Weinen. Es beißt mich ja schon in den Augen, wenn ich dran denk. Höchstens dem Kopetzky schreibe ich. Ein kameradschaftliches Lebewohl, und er soll's den anderen ausrichten. Ist's schon 6? Ah nein, 5. Na, 3/4. Ist das ein liebes Gesichtel? Der kleine Fratz mit den schwarzen Augen, den ich so oft in der Florianigasse treff. Was die sagen wird? Aber die weiß ja gar nicht, wer ich bin. Die wird sich nur wundern, dass sie mich nimmer sieht. Vorgestern habe ich mir vorgenommen, das nächste Mal spreche ich sie an. Kokettiert hat sie genug. So jung war die. Am Ende war die gar noch eine Unschuld. Tja, Gustl, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Der da hat sicher auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Na, jetzt wird er schön noch rausgehen und sich niederlegen. Ich auch. Jetzt wird's ernst, Gustl, ja? Na, wenn nicht einmal das bissel grausen wäre, so wäre ja schon gar nichts dran. Und im Ganzen, ich muss schon selber sagen, halte ich mich brav. Ach, wohin denn noch? Da ist ja schon mein Kaffeehaus. Auskehren tun sie auch. Na, gehen wir hinein. Da hinten ist der Tisch, wo die immer Tarock spielen. Merkwürdig, ich kann mir's gar nicht vorstellen, dass der Kerl, der immer da hinten sitzt an der Wand, derselbe sein soll, der mich... Kein Mensch ist noch da. Wo ist denn der Kellner? Hey! Da kommt er aus der Küche. Er schläft schnell in den Frack hinein. Ist wirklich nimmer notwendig. Ach, für ihn schon. Er muss heute noch andere Leute bedienen. Habe die Ehre, Herr Leutnant? Guten Morgen. So früh heute, Herr Leutnant? Ah, lassen's nur, ich hab nicht viel Zeit, ich kann mit dem Mantel da sitzen. Was befehlen, Herr Leutnant? Eine Melange mit Haut. Bitte gleich, Herr Leutnant. Ah, da liegen ja Zeitungen. Schon heutige Zeitungen? Ob was drin steht? Was denn? Mir scheint, ich will nachsehen, ob drin steht, dass ich mich umgebracht hab. Warum stehe ich denn noch immer? Setzen wir uns da zum Fenster. Er hat mir ja schon die Melange hingestellt. So, den Vorhang ziehe ich zu. Es ist mir zuwider, wenn die Leute hereingucken. Es geht zwar noch keiner vorüber. Ah, gut schmeckt der Kaffee. Doch kein leerer Wahn, das Frühstücken. Ach, ein ganz anderer Mensch wird man. Der ganze Blödsinn ist, dass ich nicht genachtmalt hab. Was steht denn der Kerl schon wieder da? Ah, die Semmeln hat er mal gebracht. Haben Herr Leutnant schon gehört? Was denn? Ja, um Gottes Willen, weiß der schon was? Aber Unsinn, es ist ja nicht möglich. Den Herrn Habetswallner... Was? So heißt er, der Bäckermeister... Was wird der jetzt sagen? Ist er am End schon da gewesen? Ist er am End gestern schon da gewesen und hat's erzählt? Warum redet er denn nicht weiter? Aber er redet ja. Hat heute Nacht um 12 der Schlag getroffen. Was? Ich darf nicht so schreien. Nein, ich darf mir nichts anmerken lassen. Aber vielleicht träum ich. Ich muss ihn noch einmal fragen. Wen hat der Schlag getroffen? Famos, famos, ganz harmlos habe ich das gesagt. Den Bäckermeister, Herr Leutnant. Herr Leutnant werden ihn ja kennen. Na, den Dicken, der jeden Nachmittag neben die Herren Offiziere seine Tarockpartie hat. Mit den Herrn Schlesinger und den Herrn Wasner von der Kunstblumenhandlung vis-à-vis.